Da das Trauerjahr nach dem Ableben des Konsuls Jean Buddenbrook noch nicht abgelaufen ist, wird die Verlobung nur im Familienkreis gefeiert. Gerda Arnoldsen aber wird dennoch rasch berühmt in der Stadt. Ja, ihre Person bildet bald den hauptsächlichen Gesprächsstoff an der Börse, im Club, im Stadttheater, in der Gesellschaft. Tipptopp, sagen die Suitiers und schnalzen mit der Zunge. Denn das ist der neueste hamburgische Ausdruck für etwas Auserlesen Feines, sei es eine Rotweinmarke, eine Zigarre oder geschäftliche Bonität. Und dann ist es soweit. Hochzeit in der Mengstraße. An der großen Tafel im Landschaftszimmer sind Verwandte und Freunde der Familie versammelt. Dem Speisenaufzug entsteigen von der Küche her die duftenden, prächtigen und schweren Festtagsgerichte in unabsehbarer Folge und werden von der Bedienung auf den feierlich eingedeckten Tisch gebracht. Mein lieber Jean wäre heute sehr glücklich. Wir kennen auch jemanden, die heute gerne dabei wäre. Auch Mynheer Arnoldsen ist zur Feier den weiten Weg von Amsterdam nach Lübeck gekommen. Aber noch ehe er einen seiner witzigen und fantasievollen Toasts zu Ehren des Brautpaares ausbringen kann, zieht Christian die Blicke aller auf sich, indem er sich anscheinend schwer tut beim Verzehr eines gerösteten Brotbröckchens, wie es zur Kräutersuppe gereicht wird. Den Bissen schon halbwegs im Halse sitzt er da und lässt hilflos seine Augen umherwandern. Seine Verlegenheit entgeht auch der neuen Schwägerin Gerda nicht. Kann ich dir helfen? Weißt du, manchmal kann ich nicht schlucken. Nein, das ist nicht zum Lachen, mir ist es durchaus ernst. Mir fällt ein, dass ich vielleicht nicht schlucken kann. Und dann kann ich es wirklich nicht. Du stellst es dir nur vor? Ja. Der Bissen sitzt schon ganz hinten, hier. Im Hals. Aber das hier, die Muskeln, die versagen einfach. Sie gehorchen dem Willen nicht. Ich wage nicht einmal, das ordentlich zu wollen. Mein Gott, Christian. Das wird uns zeigen. Er wagt es nicht zu schlucken, wagt nicht zu wollen. Das ist originell. Das ist lächerlich. Es sind die Nerven. Christian. Ja. Es war höchste Zeit, dass du wieder nach Hause kamst. Das Klima dort drüben hätte dich sonst krank gemacht. Tipp, top. Und jetzt runter damit. Ich habe mit meiner Tochter viele schöne Duos gespielt. Nun hat sie einen anderen Partner. Einen Partner nicht für die Kunst, sondern für das Leben. Ich erhebe mein Glas auf das Glück unserer Kinder. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Und während man den Kaffee nimmt, spielt Mynheer Arnoldsen mit ein wenig befremdlicher Wildheit Geige. Und auch Gerda holt ihre Stradivari herbei, von der sie sich niemals trennt. Und sie spielen pompöse Duos im Landschaftszimmer. Es ist eine so andere Musik, als sie jemals in diesem Haus zuvor gehört worden ist.